einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da warf sich der Mann vor ihm nieder und fleht ihn an, »Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als aber die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich Erbarmen mit dir hatte?« Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Es waren noch nie gute Zeiten für Kabarettisten. Klar, die Welt ist böse und deswegen gibt es ja Satire. Aber wie ein bekannter Kabarist es einst zu sagen pflegte, seit 30 Jahren mache ich Kabarett und mir wurde es noch nie leicht gemacht. Es scheint sich also nichts zu ändern, na jedenfalls nichts an der Gutartigkeit. Da tun wir immer noch schlendern, obwohl uns eigentlich an Weisheit scheinbar nichts mangelt. Der Mensch gute Gedanken angelt. Als ich gerade den Poetry vorspreche in meiner Trockenübung, sehe ich aus dem Fenster beim Netto in der Höhenstraße einen Mann. Eine rot-schwarze Fiederjacke, grauer Bart, verschmiertes Haar. Eine abgenagte Zigarette in der Hand streckt er einem Haus neben mir den Stinkefinger entgegen. Daraufhin schlägt er seinen Kopf an die kalte Steinwand des Markendiscounts. Nun geht er umher und ich übe mein Gedicht weiter. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen, obwohl wir doch alle Frieden insgeheim wollen. Es ist nicht das Problem, was den Wind weht, sondern das System, was dahinter steht. Ich spreche nicht von Kapital oder Kommune, eine Kultur von Unversöhnung. Ja, wir brauchen eine Allerweltsverschönerung. Viele von uns haben doch schon lange resigniert. Und die, die auf die Straße gehen, die werden doch sowieso abgeschmiert. Man sieht es in den Herzen der Menschen, den Hass. Da fragst du, was kann ich jetzt noch tun? Die Begegnung der Intoleranz auf Intoleranz? Ich bin gespannt auf diese Woche. Die ganze Welt blickt auf einen Ort, nicht weit weg von dem, wo ich gerade stehe oder sitze, ein paar Straßen weiter. Aber da zeigt es sich doch, das unversöhnte Herz, ein tiefes Loch, immer dagegen, weil man Ungerechtigkeit verspürt. Man gar nicht merkt, wie man selbst das Gleiche versprüht. Man aus Selbstgerechtigkeit und falschem Konzept einen Molotow-Cocktail mit sich rumschleppt. Pegida hängt uns doch jetzt schon zum Hals raus, aber es offenbart des Menschen Faust, die niemals stillsteht, weil sie nicht den kennt, der für sie ans Kreuz geht. Das möchte ich jetzt ausführen. Vielleicht tut es euch anrühren, euch helfen, ein neues Herz zu bekommen. Ein Herz nicht wie das des Schalksknechts, so verschwommen und verkommen. Ja, das Herz des Schalksknechts. Wir haben eben diese Geschichte gehört und ist eigentlich interessant. Ganz oft, wenn man ein Buch liest, dann kommt man so in so einen Modus von, ich überlese eigentlich voll die wichtigen Zeilen. Und das ist ganz oft auch irgendwie so, wenn man in der Bibel liest, dann überliest man eigentlich voll die interessanten Zeilen. Und dieses Gleichnis hier, also Jesus erzählt hier jetzt ein Gleichnis, das ist quasi wie eine Art Parabel, wo Jesus quasi sich eine Story ausdenkt, um auf etwas zu antworten, auf Petrus. Aber dazu komme ich gleich, worauf er genau antwortet. Erst nochmal ganz kurz zur Lagebestimmung. Also was geht hier eigentlich gerade ab in diesem Gleichnis? Wir haben also einen König, na, der ist ungefähr hier, und wir haben einen Knecht, der ist deutlich weit drunter. Und dann haben wir noch irgendwann so einen Mitknecht, der ist ungefähr so auf einer Linie. Vielleicht noch eine Abteilung niedriger, aber die sind sich näher als der Knecht und der König. Und jetzt ist Folgendes, dass quasi ein Problem da ist. Also der Knecht hat irgendwie, ist ordentlich versaut und hat ordentlich Schuld auf sich geladen, hat eine ordentliche Last fabriziert. Man könnte das heute ungefähr so, man könnte eigentlich dieses Gleichnis, was ja schon ein Bild ist, könnte man nochmal in unsere Zeit rein, ja, sagen. Da könnte man sagen, okay, der König ist quasi so ein richtig krasser Banker, ne, so ein Chefbanker aus irgendeiner Bank da im Bankenviertel. Und der Knecht ist irgendwie, der ist jetzt kein Sklave. Also das darf man jetzt nicht verstehen als Sklave, sondern der ist mehr so eine Art Abteilungsleiter. Der hat auch schon Einfluss, aber der ist halt eben noch echt weit entfernt von dem, der ganz oben sitzt in der Bank. So könnte man ungefähr das Verhältnis heute sehen. Also es ist schon so ein Gleichnis, was jetzt nicht eben mal nur so, ja, so ein kleiner König und ein kleiner Knecht, sondern da war ordentlich Feuer dahinter. Und das merkt man ganz klar an dem Wort 10.000 Talente. 10.000 Talente, es ist auch das, was man auch als erstes ganz schnell überliest, denn das ist nämlich die Schuld oder quasi das Minus, was dieser Knecht fabriziert. Diese 10.000 Talente, die hat er irgendwie anvertraut bekommen und er hat sie irgendwie verschuldet. Er hat sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwo angelegt, auf einer Bank oder so und alles weg, ja, richtig mies. So 10.000 Talente, denkt man jetzt so, okay, überliest man mal schnell, ne? Wir wissen jetzt auch nicht genau, was ist denn so ein Talent wert? Ja, ich will das mal so ganz kurz ein bisschen aufbröseln, damit wir mal checken, wie hoch eigentlich das Ausmaß seiner Schuld war. Wir haben ja quasi den Euro und Cent. Und wenn man 1 Euro haben möchte, dann und man hat nur Cent zur Verfügung, dann muss man quasi 100 Mal den Cent haben, um den in 1 Euro zu stopfen. Das ist quasi so unsere Währung, unsere Relation, ne? 1 Euro gleich 100 Cent. So, jetzt gucken wir mal, wie die Relation so damals war. Ich schreibe das einfach mal kurz hier so drauf. Wir haben quasi insgesamt 10.000 Talente, ne? Ich kürze mal mit T ab. Wir haben 10.000 Talente minus Konto, Schuld. So, wie bröseln wir das auf? Dann gibt es noch eine andere Währungseinheit, die heißt Dinare. Das ist eine viel kleinere Währungseinheit, wie so Euro, also wie der Cent vom Euro quasi, nur noch anders gerechnet. Und zwar könnte man das so sagen, ein Denar, wenn man das umrechnet, ist das quasi, wenn man das in Euro umrechnet, wären das quasi 32 Euro. Ja? So, das ist die erste Rechnung. Das war damals ein Tageslohn, also schon ein Tageslohn von so einem Abteilungsleiter. Also ich sage, ich setze den Knecht mal mit einem Abteilungsleiter gleich. Also quasi das war so der Tageslohn, 32 Euro. Ist heute wenig, aber war damals so. Und jetzt setzt man quasi, wenn man herausfinden möchte, wie viel ein Talent, wie viel Denare das sind, dann ist das so, man braucht quasi, und jetzt fängt es eigentlich an spannend zu werden, man braucht 6.000 Denare gleich ein Taler. Okay, jetzt wird eigentlich alles klar. Jetzt muss man eigentlich nur noch rechnen. Ich hatte eine 5 minus im Abitur in Mathe, wäre deswegen fast durchgerasselt. Man rechnet jetzt einfach 6.000, ne, mal 32, dann also um das jetzt, wir wollen das ja in Euro. 6.000 Dinare, weil das ja ein, dann rechnen wir, 6.000 D mal 32 wären 192.000 Euro. Habe ich natürlich vorgerechnet, ist auch klar, ich will euch nichts vormachen. Es wären 192.000 Euro gleich ein Talent, eins. So, das heißt, wir holen jetzt einfach noch 4 Nullen dran und dann sind wir, glaube ich, bei 1,92 Milliarden Euro Minus. Ich habe es extra mal rot gezeichnet, das Minus. Also wir haben quasi, wenn man das wörtlich nehmen würde, hätten wir eine Schuld von ungefähr circa 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden. Das wäre quasi so wortwörtlich das ausgerechnet. Um das einfach mal klar zu machen, das hat Jesus gesagt, ja. 2 Milliarden Euro. Aber Jesus hat damit eigentlich was anderes gemeint. Und zwar, vielleicht kann das nicht mehr jeder lesen, aber rien never plus. Kann man nicht mehr lesen, aber ich sag's dafür. Was Jesus mit diesen 10.000 Talenten ausdrücken will, ist einfach, sorry, rien never plus. Nichts geht mehr. Das ist unbezahlbar. Also 10.000 Talente ist quasi ein Bild für, es geht nichts mehr. Also es ist quasi, die Schuld ist so groß, das kann niemand zurückbezahlen. Erst recht nicht dieser Knecht. Man könnte jetzt ausrechnen, wie lange er brauchen würde, mit dem Tageslohn das zurückzubezahlen. Dann bräuchte man ungefähr 30 Leben. Also er müsste 30 Mal inkarnieren, könnte ja sich zum Hinduismus bekehren. Vielleicht klappt's ja dann. Also er müsste quasi 30 Mal sich neu leben lassen. Das ist das Ausmaß der Schuld von diesem Knecht. Und es sind Kosten entstanden. Also irgendjemand muss ja jetzt quasi, es muss ja jetzt was passieren. Also entweder es passiert nichts, aber dann passiert ja auch was, dann nimmt nämlich der König die Kosten auf sich. Oder der Mitknecht, also der Knecht bezahlt sie zurück. Dann hat er die Schulden auf sich genommen. Aber das geht nicht. Also diese Option, sagt Jesus, scheidet aus. Also jetzt haben wir ein deftiges Problem. Und jetzt geht's dann folgendermaßen weiter. In einer ganz kurzen Ablauf. Der Knecht ist total verzweifelt, kann man auch verstehen. Ich würde mich so fühlen wie, das habe ich manchmal auch so, so Momente, wo mein Herz hier in den Kiemen so rutscht, so, wo so, ach du Kacke, das kann man nie mehr gut machen. Jetzt ist hier wirklich, ich sag's jetzt mal wirklich raus, hier ist wirklich Mist passiert und es ist nicht mehr gut zu machen. Also es geht nicht mehr gut zu machen. Dieses Gefühl hat dieser Knecht jetzt. Und dann kommt er, geht auf die Knie und bittet, habe Geduld mit mir, ich kann es oder ich werde es dir noch zurückbezahlen. Ich werde es noch zurückbezahlen. Das ist seine Reaktion. Und der König weiß natürlich, 10.000 Talente ist unbezahlbar. Und der König erlässt ihm einfach die ganze Schuld. So abgefahren. Also das muss man sich wirklich mal vor Augen malen. Er erlässt dieses Minus einfach so, obwohl der Knecht noch nicht mal um Vergebung gebeten hat. Er erlässt es ihm einfach so. Jetzt geht's folgendermaßen weiter. Jetzt geht der Knecht, also eigentlich müsste der ja so richtig happy sein. Also er müsste ja eigentlich der fröhlichste Mensch on earth sein eigentlich. Jetzt kommt es zu folgender Situation. Jetzt kommt so ein Mitknecht, also so ein Kollege von ihm, die arbeiten zusammen, die sind auch mehr auf einer Wellenlänge, der kommt jetzt und der hat jetzt Schulden bei dem Knecht. Also der hat auch Schulden. Und das muss ich jetzt nicht mehr anmalen, das sind quasi 100 Denare. Also 100 Denare wären 3.200 Euro, das wären 100 Tagelöhner. Das ist eine Summe, die ist auch nicht klein, aber die könnte man noch zurückbezahlen. Das wäre noch realistisch. Dann ist es so, dass quasi der Mitknecht auf die Knie geht und fragt, hey, macht eigentlich genau das Gleiche, ne? Von wegen so, kannst du mir vergeben, nicht vergeben, sondern habe Geduld mit mir. Er macht eigentlich das Gleiche, habe Geduld mit mir, ich will es dir zurückbezahlen. Klingt realistischer, ist nur 3.200 Euro. Was macht der Knecht? Der Knecht ist so, eigentlich so fest irgendwie in einem Konzept drin, dass er gar nicht vergeben kann und vielmehr diesen Mitknecht an die Gurgel geht, voll würgt und dann ins Gefängnis schmeißt. Also quasi das, was der Knecht macht und ist, hat zur Folge, dass sein Kollege Unfreiheit erfährt, Unversöhnung, Kaputtheit. Und als ich dieses Gleichnis gelesen habe und ich dafür gesagt hat, ja, darüber möchte ich predigen. Gleichzeitig habe ich gedacht, ach du, das ist Also das bin ich mal gespannt, was das jetzt gibt, weil ich check den Text nicht. Ganz ehrlich, ich habe den Text nicht so ganz gecheckt. Weil meine Idee eigentlich, und ich bin Christ, und meine Idee eigentlich vom christlichen Glauben und das, was ich eigentlich glaube und erfahre, ist auch eigentlich, okay, wir haben da jemanden, der ist Gott, und ich setze mal jetzt den König als Bild für Gott, und dieser Gott ist eigentlich jemand, der gibt mir Liebe, einfach so. Also dieses Bild vom König, er gibt mir einfach Liebe, er vergibt mir einfach so. Wie Hammer ist das denn? Das ist doch genau das, was der christliche Glaube so einzigartig macht. Einfach so, diese fette Schuld weg. Und dann ist eigentlich mein Ding so, mein Glaube, okay, da ist ein Gott, der hat mir vergeben. Der hat mir diese Mega-Last, dieses Mega-Minus abgenommen. Das müsste mich doch eigentlich so flashen und so in Freude strahlen aus, was weiß ich, dass ich quasi das in die Welt geben möchte. Und wenn ich so einen Mitknecht begegnen würde, dann würde ich ihm doch total vergeben. Erst recht, wenn es nur ein 600.000stel der Schuld wäre, die ich eigentlich hätte bei dem König gehabt. Ja, der Eduardo, der versucht jetzt das nachzurechnen. Vielleicht ist es falsch, aber die Größe der Schuld oder die Relation, die der Mitknecht bei dem Knecht hatte, war so viel kleiner als die von dem Knecht zum König. Und ich verstehe das einfach nicht, warum dieser Knecht genau anders handelt, als er eben von dem König das so bekommen hat. Ich verstehe das einfach nicht, weil ich verstehe den christlichen Glauben so, so Gott mir, ich finde das cool, ich gebe es weiter. Aber hier ist genau das Gegenteil. Ich check das nicht, ich habe das nicht verstanden. Und dann bin ich so ein bisschen tiefer in den Text eingetaucht. Und jetzt komme ich eigentlich noch zu einem Punkt, den ich ausführen möchte, warum ich glaube, dass hier der Hamster humpelt. Und zwar gucke ich mir jetzt an, ich muss mir jetzt eigentlich den Schalks nicht angucken, weil der ist eigentlich jetzt irgendwo das Problem. Also da ist keine Stromversorgung da, da ist irgendwie irgendein Fehler da beim Schalksknecht, weil irgendwas muss da faul gelaufen sein. Und dann lese ich dann, dass dieser Schalksknecht auf die Knie geht und in der Tat schreit: Habe Geduld mit mir, ich werde es dir zurückbezahlen. Aber was er mit diesem Satz aussagt, und das überlesen wir auch ganz schnell, ist so viel tiefer, als wir eigentlich glauben. Und zwar der Schalksknecht ist eigentlich, ich sag's jetzt mal gerade raus, gefangen in einem Konzept von: Ich kann diese Schuld, die ja unbezahlbar ist, das haben wir jetzt festgestellt, ich kann diese Schuld selber zurückbezahlen. Habe Geduld mit mir, ich zahle es dir noch zurück. Das ist seine Antwort. Er verspürt keine Reue. Da ist keine Buße da. Da ist nicht irgendwie, sondern das ist einfach nur so: Ich zahle dir es zurück. Ich kann das schon. Ich mach das schon. Aber das offenbart so was Tiefes, Schwarzes eigentlich in seinem Herzen. Das sagt mir eigentlich, oder zeigt mir ein Herz von wegen: Ich schaffe es ja wohl selber. Und ich habe irgendwas verbockt und irgendwie spüre ich auch, dass da eine Schuld da ist. Also der Scheißknecht hat schon verstanden, dass er schuldig ist und dass die Schuld auch groß ist. Aber das lenkt also irgendwie, sein Herz ist gefangen und lenkt davon ab und ist irgendwie so von wegen: Ich habe es verbockt und ich muss selbst aus diesem Schlamassel selbst rauskommen. Ich muss es selbst mir und allen beweisen, dass ich es wieder kann. Ich muss es selbst beweisen. Ich muss es mir beweisen, weil ich merke, mein Herz ist irgendwie nicht in Ordnung und ich damit auch. Ich merke irgendwie, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich muss es irgendwie mir und meiner Mitwelt endlich wieder beweisen, dass ich es doch kann, dass ich doch ein guter Mann bin, dass ich es doch irgendwie schaffe. Dass ich doch wieder es wert bin, ein Abteilungsleiter zu sein. Okay, das führt zu nichts Gutem, wie wir sehen irgendwie. Und ich merke, und ich glaube, das ist Jesu Absicht, zu sagen: Hey, eigentlich, Petrus, du bist dieser Scheißknecht. Michael, oder du bist eigentlich dieser Scheißknecht. Du versuchst immer irgendwie... du hast irgendwas auf dich geladen und wir können es ja nicht leugnen. Wir sind alle irgendwo Menschen, die ständig irgendwo ein Minus auf so ein Konto aufladen und ständig irgendwo auch eine Kultur der Unversöhntheit leben. Oder wir leben darin und irgendwie ist das so ein Minus, weiß ich, ja. Und ich merke selbst, dass ich irgendwie dieser Schalksknecht bin. Ich merke das irgendwie selbst. Ich könnte da wahrscheinlich einige Stories aufzählen, wo ich versucht habe, irgendwie selbst aus dem Schlamassel rauszukommen, weil ich es mir selbst beweisen will, dass ich doch gut bin, dass ich doch irgendwie es wert bin, dass ich anerkannt werde. Ja. Ein kleines Beispiel war, als ich studiert habe und ein Praktikum gemacht habe, das war eine Kinderfreizeit, Adonia heißt die, und da wurde ich gefragt, Theaterregisseur zu sein. Habe vorher das noch nie gemacht, also ist quasi so eine Aufgabe, springe ins kalte Wasser und schwimmen. Ich habe vorher nur Theater gespielt und ich wusste schon so, was alles auf diese Freizeit so auf mich zukommt. Ne? So, sei verantwortlich für eine ganze Gruppe voller Jungs, penn mit denen in einem Zimmer oder in einem Haus und sei für die verantwortlich, sozialpädagogisch und spirituell. Dann hast du noch 25 bis 30 Kinder, die Theater spielen wollen. Du musst ein Casting machen, du musst Rollen zuteilen. Du musst die in 3 Tagen, das waren kleine Kinder, Grundschulkinder, du musst die in 3 Tagen fit machen für einen Auftritt vor 400, 500, 600 Leuten. Und es muss hohen Anspruch haben. Und ich so, okay, krass. Und dann wurde halt in der Mail vor diesem Camp, wurde halt gesagt, hey, such dir Gebetspartner, such dir Leute, die für dich beten, die an dich denken und die wirklich dir auch zusprechen, Gott ist mit dir und dass du auch weißt, hey, es ist Gottes Kraft eigentlich. Und ich so, ich habe mal so einen angefragt, ne, kannst du mal für mich beten, so, kannst du einmal machen. Und ich habe gemerkt, so wie ich eigentlich versucht habe, nur so aus mir selbst zu leben, irgendwie so aus meiner eigentlich voll beschränkten Kraft irgendwie. Und ich habe während des ganzen Camps gemerkt, alter Vater, das mache ich nie mehr. Also es war eigentlich voll cool und es hat irgendwie alles so geklappt irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Gott muss irgendwie ein Gott der Gnade sein. Aber es hat irgendwie geklappt. Aber ich habe so gemerkt, nee, nie wieder. Ne? Ich brauche eigentlich keinen Bock mehr auf diese Mails, die immer rumkommen von Adonia. Ich finde es so cool, aber es war so anstrengend für mich. Ich musste erstmal, boah, es war krass. Und ich habe gemerkt, okay. Michael, du hast auf dich selbst vertraut. Dabei kommt nichts Gutes rum. Dabei kommt irgendwie nur so Verzweiflung oder Verdammung rum. Und der Schalksknecht, also es geht eigentlich, man könnte so tiefen psychologische Sachen irgendwie sagen, was da so alles in seinem Herzen abläuft. Aber ich glaube, der Schalksknecht versucht auch von sich abzulenken. Er weiß, dass er irgendwie schlecht ist oder dass er irgendwie da einen Fehler gemacht hat. Und er sucht jetzt den Mitknecht, ja, und man sieht ja eigentlich seine Undankbarkeit. Also er schätzt es nicht wert, diese Vergebung von dem König. Man sieht seine Undankbarkeit und die schwelgt irgendwie über in so eine Bitterkeit. Man merkt das dann, indem er ihn wirkt, so diesen Zorn. Und ich glaube, in diesem Moment hat der Schalksknecht versucht, von sich abzulenken und irgendwie zu versuchen, die Schuld jemand anderen zu geben, zu sagen, ich bin doch eigentlich doch gut. Dieser Mitknecht hier, der ist eigentlich schlecht. Der gehört ins Gefängnis. Also so diese, von wegen so diese Schuld zu komprimieren und irgendwie an jemand anders rauszulassen, weil man irgendwie nicht damit umgehen kann. Und irgendwie merke ich, okay, ja, das ist auch in meinem Leben Realität. Irgendwie ist so dieses, ich lade Schuld in mir auf und irgendwie manchmal so eine Bitterkeit und Zorn und manchmal bin ich einfach nicht gut gelaunt und ich lasse es einfach so an anderen so frei. Und manchmal versuche ich sogar, das auf jemand anders so drüber zu stülpen, so von wegen, ach, ich bin doch der Gute und der andere ist ja doch, ne? Ich vergleiche mich so schnell mit anderen und versuche irgendwie, ja, zu gucken, dass ich ja gut bin und der andere ist so sündhaft. Also wir merken eigentlich, das Konzept dieses Schalksknechts führt eigentlich irgendwie zu allem anderen als zu Glückseligkeit oder zu Schönheit. Und dahinter steckt ja ein tiefes Denken, wie ich mit dem ganzen Thema von Schuld und Last umgehe. Und ich glaube, jeder von uns hat ja ein Konzept in seinem Kopf und in seinem Herzen, wie er mit Schuld umgehen möchte und wie er auch real damit umgeht. Und Jesus antwortet hier auf eine ganz bestimmte Frage. Das ist eigentlich der Anlass zu diesem Gleichnis. Er antwortet auf die Frage von Petrus: Muss ich denn bis 7-mal vergeben? Reicht nicht vielleicht auch weniger? Und die jüdischen Rabbiner, also nicht alle, aber so eine Gruppe, die haben sogar gesagt, man muss nur so 3-mal vergeben. Aber dann ist auch Schluss mit Vergebung. Also wenn du beim 4. Mal an mir gesündigt hast oder mich klein gemacht hast, dann ist aber Schluss, dann bist du für mich gestorben. Darin offenbart sich doch eigentlich ein tiefes Konzept von einer bedingungsvollen Vergebung. So von wegen, okay, also jetzt muss er mal wirklich beweisen, so, ne? Also 3-mal und dann ist aber auch, oder 7-mal, dann ist aber auch gut. Dann ist aber auch, aber dann muss er auch wieder es beweisen, so cool zu sein, mit mir abhängen zu können. Dann muss er es irgendwie wieder, und wir merken irgendwie, genau dieser Schalksknecht ist in diesem Konzept gefangen und hat irgendwie gar nichts verstanden über, was Vergebung wirklich bedeutet. Und deswegen, und ich glaube deswegen, weil er so tief in seinem Konzept drin ist, so dieses, ah, jeder muss für sich selbst sorgen und jeder ist sich selbst der Nächste und ja, und wenn die anderen irgendwie, dann müssen die auch was leisten und so cool sein und er muss wirklich das und das tragen, damit er auch mit mir Gemeinschaft haben kann. In diesem Konzept so tief verwurzelt, dass so ein Mist am Ende dabei herauskommt. Und wir merken irgendwie, dieses Konzept führt irgendwie gar nicht zu Glückseligkeit. Und wir merken, dass dieses rote Minus, was da steht, irgendwie voll die Realität in unserem Leben ist, irgendwie, weil wir dieses Konzept haben, irgendwie, oder vielleicht irgendwo noch in uns drin. Und selbst wenn wir vielleicht Christen sind, irgendwo noch merken, wir setzen immer noch Bedingungen an Menschen. Vielleicht in kleinem Alltag. Wir haben irgendwie Schuld aufgeladen oder sind gerade zornig und versuchen es vielleicht an unseren Kindern abzulassen oder an unserem Arbeitskollegen. Und irgendwie müssen wir, um mit dieser Schuld umzugehen, irgendwie das so wieder von uns weg verlagern. Wir merken eigentlich, dass wir die Kosten, die entstanden sind, eigentlich nicht selbst bezahlen können. Und ich möchte uns zum Ende hin eine ganz, ganz, ganz kurze Geschichte erzählen, in 2 Teilen, um es ganz runterzubrechen, was ich wirklich damit meine, um es runterzubrechen, was dem Schalksknecht entgeht, um runterzubrechen, was das Herz des Königs wirklich für uns ausmacht. Es ist eine Geschichte, die ist wirklich passiert im Jahr 2000 hier in Deutschland. Ich lese sie in 2 Teilen vor und werde euch damit auf die Folter spannen, ich verspreche es euch. Ich habe nach dieser Geschichte, also eigentlich, es gibt Sachen, die berühren mich so stark, das muss ich wirklich, sage ich ganz ehrlich, da muss ich anfangen zu weinen. Das sind manchmal Filme, manchmal Theaterstücke, weil die so das Potenzial haben, viel zu inszenieren und viele Emotionen rüberzubringen. Aber Geschichten sind einfach für mich natürlich lebhaft, aber es ist erstmal hier nur so ein Text. Und der bringt mich eigentlich nicht so schnell zum Weinen, aber dieser Text hat mich, da haben die Tränen schon, da haben sie sich fast schon rausgedrückt. Ich lese mal vor. In der Neujahrsnacht 2000 kam meine Tochter Steffi, 16 Jahre alt, von einer Feier nicht mehr nach Hause. Sie wurde auf brutalster Weise ermordet. Ein Mann, der zu Sadomaso-Szene gehörte, stach sie mit einem Messer nieder. Er entblößte sie dann, missbrauchte sie mit dem Messer und schnitt ihr am Ende den gesamten Bauch rum auf. Für meine jüngere Tochter Nadine, damals 14, und für mich war das Leben danach furchtbar und unerträglich. Seit 1992 war ich alleinerziehend und hatte mit dem Glauben nicht viel zu tun. Ein Jahr nach diesem Ereignis unternahm Nadine einen Selbstmordversuch, weil sie das Geschehene nicht mehr ertragen konnte. Sie wurde gerettet, verbrachte dann einige Zeit in der Jugendpsychiatrie und begann aus ihrer großen seelischen Not heraus, sich selbst mit Rasierklingen zu verletzen. Wenn das Blut floss, ging es ihr vorübergehend besser. Im November 2002 waren wir beide an einem Punkt tiefster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und gingen zu einer Freundin, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Sie sagte uns, Hier merken wir in dieser Geschichte, dass ein kräftiges Minus aufgeladen wurde. Also hier merken wir einen kräftigen Minuspol, eine kräftige Last, die entstanden ist. Und das ist nicht nur eine Last von wegen so, ja, ich gehe jetzt in die Höhenstraße, ne, zu Felix seiner Wohnung und klaue mir sein Fahrrad und fahre das so richtig gegen die Wand, mach das kaputt. Ja, dann habe ich auch Schuld auf mich geladen, ja, weil ich habe sein Fahrrad kaputt gemacht, das gehört ihm. Da ist ja jetzt ein Minus da und ich muss es eigentlich zurückbezahlen, dann wäre es gerecht, oder er zahlt zurück, dann vergibt er mir irgendwie. Okay, das ist schon eine Situation, da muss man schon vergeben, da muss schon irgendwo wieder eine Versöhnung her, da ist ein Minus entstanden. Aber das ist vielleicht eine Sache von vielleicht, keine Ahnung, wie viel dein Fahrrad wert ist. Das ist eine Sache von halt 80 oder 150 Euro, wie auch immer. Das sind einfach materielle Kosten, ja, die kann man noch erstatten. Brenzlig wird es dann, wenn der Felix eine emotionale Beziehung zu seinem Fahrrad aufgebaut hat, denn die ist dann kaputt. Und da fängt schon an, denn das kann ich nicht mehr zurückbezahlen. Und diese Story hier, das ist ja wirklich, das wünsche ich keinem hier, ist auch klar, und das wünscht sich auch keiner. Und das ist ja eine Story, wo ein Mega-Minus auf der sehr emotionalen, psychologischen Seite aufbereitet wurde. Hier geht es nicht um irgendwelche materiellen Kosten und hier geht es auch nicht um 2 Milliarden Euro. Und es geht auch in diesem Gleichnis nicht um 2 Milliarden Euro. Es geht nicht um die Zahlen. Es geht um das Herz dahinter. Also wir merken, ein großes Minus ist passiert und es muss was geschehen. Also man merkt, ne, sie hat sich versucht, selbst zu ermorden, die Tochter. Sie schneidet sich mit Rasierklingen auf, weil sie merkt, das Blut gibt Leben. Oder das Blut irgendwie ist so ein Zeichen von Leben. Finde ich super interessant. Das Blut, ein Zeichen von Leben. Irgendjemand muss diese Kosten doch übernehmen. Irgendjemand muss es irgendwie, also irgendwie, und wir merken, sie können das nicht tragen, weil die Last ist zu groß. Selbst wenn du die emotionale Beziehung zu dem Fahrrad, das kann keiner tragen. Das ist einfach passiert, das ist kaputt gegangen. Jetzt brauchen wir irgendwie irgendein neues Konzept, was uns davon befreit. Was uns befreit, was ein Minus zu einem Plus macht irgendwie. Und das kann doch irgendwie nur Gott selbst machen. Dieser König, der selbst perfekt ist, der diesen ganzen Reichtum sowieso besitzt, der kann es auch vergeben. Und das ist eigentlich die Story von Weihnachten, wie Gott auf die Erde kommt. Und jetzt feiern wir ja bald Ostern. Das ist die Story, wo Jesus am Kreuz stirbt und wieder aufersteht. Wo das Blut fließt, das Leben selbst und irgendwie die Schuld er auf sich nimmt, weil ich damit nicht umgehen kann. Er nimmt sie auf sich, stirbt dafür, was voll abgefahren ist und die Konsequenz daraus ist, dass ich frei atmen kann und das immer wieder neu erleben darf, diese tiefe Vergebung. Und das wird jetzt praktisch in dieser Story. Sie sagte uns, ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, aber ich kenne jemanden, der es kann. Und dann erzählte sie von Jesus Christus. An diesem Tag übergaben Nadine und ich unser Leben Jesus. Er schenkte uns dann Begegnungen mit vielen gläubigen Christen, die uns in unserer Not beistanden, von Gottes Liebe erzählten und mit uns über die Bibel sprachen. Es ging uns von Tag zu Tag und von Woche zu Woche besser. Ich wurde von schwersten Depressionen geheilt und bekam wieder Lebensmut. Auch Nadine erholte sich langsam. Hier wird jetzt die Story gekürzt und der Abschluss dieser krönenden Story folgt. Der Mörder meiner Tochter war nach dem Verbrechen schnell gefasst worden. Aufgrund der Grausamkeit der Tat wurde er zu lebenslänglicher Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Wo wir wahrscheinlich auch alle zustimmen würden, dass das gut ist. In einem langsamen inneren Prozess, der Jahre dauerte, machte Jesus mir deutlich, wie wichtig es ist, zu vergeben. Eines Tages war ich so weit, dass ich sagen konnte, Herr Jesus, ich vergebe diesen Mann aus vollem und ganzem Herzen. In diesem Moment durfte ich erfahren, dass ich noch einmal freier und heiler an meiner Seele wurde. Im Februar 2009 besuchte ich den Mörder meiner Tochter im Gefängnis. Er war schwer an Krebs erkrankt. Ich konnte ihm sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass auch Gott ihm vergeben möchte. Der Mann bat mich darum, mit ihm zu beten, was ich dann auch tat. Unter Tränen übergab er sein Leben Jesus Christus. Und 14 Tage später starb er. Wäre das nicht genial, wenn diese Geschichte eine Kultur werden würde in unserer Kirche? Wäre es nicht genial, wenn wir uns ein Beispiel an dieser Frau nehmen würden und an dieser Tochter? Wenn sie uns zum Vorbild werden würde, wie wir mit Vergebung oder beziehungsweise mit Schuld umgehen, und zwar mit Vergebung. Wäre das nicht, wenn man das mal so weiterdenken würde und irgendwie immer mehr Menschen das einatmen würden? Was wäre dann mit unserer Kirche los? Und Jesus sagt ja, an der Liebe untereinander, die ihr euch gegenseitig so entgegenstrahlt, wird man erkennen, dass ich Gott bin. Und man wird erkennen, diese Liebe. Wäre das nicht genial, wenn diese Story nicht eine Story auf dem Papier bleibt, sondern Kultur in unserer Kirche wird? Wenn diese Geschichte dann Kultur wird, sodass sie weiterreicht und dass ganz Frankfurt merkt, alter Vater, hier sind Menschen, die können selbst solche Sachen vergeben. Und sie machen es nicht irgendwie einfach so selbstgerecht. Und sie machen es nicht irgendwie, um sich selbst darzustellen, sondern sie machen es, weil sie jemanden kennengelernt haben und sie auch das wertgeschätzt haben, was Gott für sie gemacht hat, dort am Kreuz von Golgatha. Das, was wir an Ostern feiern, wenn das Kultur in unserer Kirche wird, das wäre mein Traum. Das ist eigentlich das, wo mein Herz ganz stark sein möchte. Und ich möchte damit anfangen. Und ich finde, wir sollten alle damit anfangen. Das ist kein Appell, das ist ein Wunsch, eine tiefe Sehnsucht, die ich euch alle versprühen möchte, dass eine Kultur des Vergebens ab sofort herrscht in unserer Kirche. Und ich glaube, dass das keine Option ist. Und ich glaube, dass ich, ja, okay, jeder Gottesdienst ist wichtig und jedes Thema an jedem Sonntag ist ein lebensentscheidendes Thema, was wir hier predigen. Aber meiner Meinung nach ist heute der Gottesdienst, wo sich zeigt, ob ich die Gnade Gottes wirklich verstanden habe, erlebt, also nicht nur hier im Hirn, sondern ob ich wirklich so in meinem Herzen habe und das zu meiner Identität geworden ist. Hier dran entscheidet sich wirklich eigentlich, ob ich das verstanden habe, ob ich Christ bin und einatme. Und das ist keine Option, von der Jesus spricht. Das ist nicht so, wenn es dir gut geht oder wenn deine Gefühle danach spielen, dann geht's vielleicht. Sondern das ist etwas, was Jesus uns aufträgt, als Kultur zu haben, weil er uns eine neue Identität geben möchte. Und heute ist der Tag, wo wir das neu erleben können oder vielleicht ganz, ganz neu erleben können. Vielleicht zum allerersten Mal. Und wir wollen das jetzt ganz runterbrechen, indem, und das ist unser Angebot an uns alle, und ich werde mich versuchen einzuklinken und darüber nachzudenken, wem kann ich heute vergeben? Wo kann ich heute diese Kultur von Vergebung wirksam werden lassen? Wo kann ich anfangen, diese Kultur in meine Kirche und darüber hinaus wirksam werden zu lassen? Deswegen haben wir solche Freiraumblätter, also leere Blätter ausgeteilt, und jeder hat eins, hoffentlich, und jeder hat auch einen Stift. Und wir hören jetzt gleich ein ganz tolles Musikstück, und dann darfst du gerne mal aufschreiben oder erstmal nachdenken. Gibt es irgendwo Unversöhnung in meinem Leben? Gibt es irgendwo so, wo du so merkst, da ist ein Minus da und du hast den Auftrag und du spürst irgendwie einen Namen drauf zu schreiben oder irgendwie eine Situation drauf zu schreiben, wo du vergeben möchtest. Und ich möchte dich ermutigen, mal nachzudenken, welche Person oder welche Situation du draufschreiben kannst. Und wirklich auch sagen kannst, das möchte ich vergeben und vergessen auch. Du darfst dann Du darfst es dann gerne entweder schon während dem Musikstück oder nachher noch beim Abendmahlspart, so offen wollen wir sein, du kannst es an beiden Punkten gerne da in diese Vase da reinstecken. Also erst sind da so Steine und du darfst dann gerne so dieses Blatt dann so um die Steine wickeln und dann einfach so dieses Blatt mit diesem Stein dann in das Wasser so versenken. Das ist so ein tolles Bild von, okay, die Situation, die in meinem Leben letzte Woche oder letzten Monat echt kacke war, oder die Person, die mich richtig aufregt, der vergebe ich. Ich mache den ersten Schritt für diese Kultur und ich versenke das ins Meer. Und ich möchte es auch vergessen und nicht nur unter dem Teppich graben, sondern ich will es auslöschen. Das ist unser Angebot heute, an diesem Tag. Und ihr dürft gerne gleich euren Stift nehmen. Und Kelly wird uns ein tolles Stückchen spielen.